Jeden Tag Thank you. Frauen. Die Kunst ist Sie hat Linie und Linie und Postkarte getroffen und sagt, die Wahl liegt im Stille, von dieser Dinge zu produzieren. Ebenso, der Thank you. Thank you. Und die Häuser und die Häuser. dass man Menschen sieht, die durch die Dürfte des Bundeslandes wird, es tut mir leid. Ich habe von den Leuten gedacht. Das war nicht das, was ich für dich hatte. Mich selber würde ich dann schauen, haben, als ich plötzlich erkennen musste, sie hätten so viel gefallen, so viel geopfert, so viel zu Gott und Gott zu erlangen, aber in Wirklichkeit haben sie nicht das getan, was er wollte, mit das zu tun. Und in dem, was wir hier tun, in dem, was wir in den nächsten Jahren lernen, da wird es sehen, dass wir nicht gut gelingen, dass wir da raus tun, du wirst tun, du wirst da rein haben, denn was was gut für uns zu geben, hat ich machen. Wir tun das. Schau mal, vielleicht sind wir schon mal oben, und dann haben wir unsere Idee. Thank you.

also im ersten Leben, sollte man eigentlich keine weitere Kommode zur Sache machen. Ich hatte eine große Kommode voll mit einer dicken Marke und ich bin bei mir in der Kirche. Aber warum hat sie diese Kraft? Ich habe den Lust,

Thank you. das geht voll. Warum hat er den Antrag in einem Gebäude? Ich habe ihn auch von der Zeit. Und dann ist er gut dran. Thank you. jetzt bei mir auf. Der Papa und Pastor, der stand oben in der Blüte, und ich sagte, oh, du kannst das nicht mehr nicht so tun machen. Und ich sagte, du hast das nicht mehr so tun machen. Und dann ging er auf, ich will mich nicht mehr abgeschlossen, wie ich sage. Ja, aber wie er jetzt? Die Woche, aber die Woche in der Post gehen, die ist gut genug. Und ich habe dann die Kurs. Also, in der Blüte. Thank you. Zeitgruppe der Moderne von der Stadtkultur bauen. Und ich bin immer so sehr nach der Thank you. Stimmung vor. Alles, was du tust, das ist das Leben und alles, was du erlebst. Diese Freude und die Wurzel und die Liebe dieses Glaubens. Schau dir mal, was wir gesagt haben. Das ist ein guter Pfeil, der auch angehört zu der Kirche ist, der Balken, die Lose, die Bücher, die wir uns vorhin und Wurzel. Und wenn wir das Christus vorkommen, das ist alles komisch, wie es da ist. Damit, damit, ich möchte mal die ganzen Kommunikationen wieder länger stehen. Damit, wir wollen kommen zu mir von der Kommunikation nicht, in der Kirche. Dann auch ein Bild der Anfang, und dann ist es nicht mehr genug. Wozu? Schau, es ist ein Ding, das ist ein Ding, das ist ein Ding, das ist ein Ding. Das ist nicht verstehen. Thank you. Thank you. Thank you. Ich aber nicht die Hoffnung in Gottes Tun. Lass uns kommen. Die Enden, die sind so kommen, die sollen wir nicht betragen. Und dann brauchen wir gar nicht die Enden, die sollen wir nicht betragen. Und dann können wir das auch nicht mit einem Mann, was ich denn nicht betragen. Ich werde kommen. Und der Herr sagt uns, diese Kunde werde ich verwenden als Kanäle der Ausdruck meiner Heiligkeit und meiner Kraft. Und das ist uns die Möglichkeit, die Freude heute möchte zu machen. Es ist wirklich herrlich, dass ihr diese Nacht feiern dürft. Oh, Herr Lieber, die Stimme ist so viel unter den Lasten. Heilige Geist, wir haben offen unser Leib und du bist heute Morgen und du sagst, ich bin sein Herzstrahl. Ich habe so Kraft, um mit dir Heilung zu tragen. Ich habe so Kraft, um mit dir und du den Lohn zu tun. Du machst mich kaputt, das ist möglich. Ich mache mich nicht. Und heute hier bist du gesagt, ich bin so wirklich gelungen, ich habe niemanden in der Last. Du brauchst sie. Und jetzt geht es mir weiter, um mit dir nachzutragen. Und nicht, dass ich auch einfach die Hilfe bekomme, dass der Geist Gottes Sohn Jesus Christus in deinem Herzen liegt. Dass er deine angegebenen Worte nach seinem Angebot spüren, dass er spürt. Heilige Geist, ich bitte dich, dass du jetzt den Wunsch des Heiligen, der Menschen tiefst zu den Geheimnissen zu verstehen. Danke, Jesus Christus, durch unsere mächtige Last. Thank you.